Deutschlandfunk Kultur. Vollbild. Nachdem wir bereits über den Einfluss von Bergman auf andere Regisseure, aber auch von Regisseuren auf ihn gesprochen haben, über seine Ängste und Albträume, sollten wir, Anke Lewicke ist noch im Studio, auch nochmal über die Wucht, diese Filme erzeugen, sprechen. Jonas Rothländer hat ja gerade davon gesprochen, dass er eben sprachlos war, nachdem er zum ersten Mal Persona gesehen hat. Und das ging auch vielen so. Woran liegt das? Liegt das daran, dass es eher wichtig ist, wie er Dinge erzählt hat, wie er sie gezeigt hat und weniger... In diesem Film geht es vielleicht nicht weniger, also geht es nicht darum, worum es eigentlich geht, also den Inhalt. Ich glaube, dass die Bilder einen mit so einer Wucht treffen, hängt damit zusammen, dass er ja angefangen hat, wenn man seine Filme sich chronologisch anschaute, die Bilder immer mehr zu entleeren. Also man könnte von einer radikalen Reinigung des Bildes sprechen. Hm. Und nehmen wir jetzt einen Film wie Persona, dann ist es ja so, der spielt am Anfang in einem Krankenhaus, da wird eine Schauspielerin eingeliefert, die nicht mehr spricht. Und dieses Krankenhaus wird einfach nur durch ein Bett und einen weißen Raum symbolisiert. Die Schwester, die dann hinzukommt, trägt eigentlich nur noch ein Häubchen. Also man ist einfach schon gezwungen, sich ganz darauf zu konzentrieren, auf diese Interaktion zwischen diesen beiden Darstellerinnen. Und dann spürt man eben ganz schnell, dass das, was da gesprochen wird, auch eine Befreiung ist vom Literarischen, sondern dass es immer ums Eingemachte geht, ums Ehrliche, dass es eben darum geht, sozusagen sein Gefühl einen Ausdruck zu verleihen. Hm. Und das Interessante an dem Film ist ja noch eben, dadurch, dass die Schauspielerin nicht spricht und Bibi Andersen umso mehr spricht, wird ja diese Schauspielerin zum Spiegelbild. Und immer wenn sie denkt, oh, jetzt habe ich mich gefunden, dann ist es aber ein Spiegelbild mit Eigenleben. Dann guckt vielleicht Liv Ullmann weg oder verändert ihren Blick oder sonst was. Und dadurch spürt eben Bibi Andersen, sie kann tun und machen, was sie will. Sie findet sich nicht. Und das geht, glaube ich, den ganzen Figuren und Ingmar Bergman immer auch. Man kann sich nicht finden. Man hat eben nur immer diesen flüchtigen Augenblick, wo man vielleicht mal ganz kurz bei sich ist. Ja, es ist noch was anderes, was beeindruckend ist. Und da wollen wir gerade in eine längere Szene reinhören. Bibi Andersen sitzt dann Liv Ullmann gegenüber und redet plötzlich auch von sich und von einer sehr erotischen Erfahrung, ein sexuelles Abenteuer am Strand. Wir hören mal kurz in die Szene rein. Jetzt hatte ich wieder so ein Gefühl. Du Junge, komm mal her. Und mit einem Mal lag er auf ihr. Sie zeigte ihm wie und hielt ihn am Hintern fest. Der Junge auf dem Felsen stand auf und sah zu. Plötzlich drehte ich mich um und sagte, willst du nicht auch mal zu mir kommen? Und Katharina sagte, du musst jetzt zu ihr gehen. Also ging er von ihr weg und fiel über mich her wie wild. Er packte eine meiner Brüste. Oh, es hat so weh getan. Alles war vorbei, bevor ich überhaupt zur Besinnung gekommen war. Katharina lag auf der Seite und sah zu und hielt ihn fest. Als es für ihn vorbei war, nahm sie ihn in ihre Arme, vollendete das Spiel und benutzte dazu seine Hand. Dann lachten wir alle drei. Die Szene habe ich ganz stark gekürzt. Im Original ist dieser Monolog 5 bis 6 Minuten lang und gehört sicherlich zum erotischsten, was man so schreiben konnte im 20. Jahrhundert. Ich finde das erotischer als den ganzen Ulysses. Was diese Szene aber, finde ich, nochmal so sensationell und so durchschlagend macht, ist, dass wir immer nur Bibi Andersson sehen dabei, wie sie in einem Sofa sitzt und erzählt. Und ich sage dir, 99% aller Regisseure hätten an dieser Stelle zumindest zweimal zu einer Rückblende gegriffen und uns gezeigt, was sie erzählt. Bergman nicht. Ist das die Wucht? Das ist die Wucht, weil die Wucht einfach der Fantasie hier viel gerechter wird. Ich meine, du nimmst dir ja an Fantasie oder du nimmst dem Zuschauer an Fantasie, wenn du anfängst zu bebildern. Aber lässt du Bibi Andersen einfach reden, dann entsteht ja auch diese ganze Erotik, das Begehren. Und als ich das nochmal eben gehört habe, musste ich auch an die Traumnovelle von Arthur Schnitzler denken. Da gibt es ja auch eine Szene, wo die Frau am Anfang über eine Begegnung erzählt. Und das ist eben das Interessante, was man immer wieder bei Bergman dann auch trifft, dass einfach eben diese Fantasien eine eigene Wirklichkeit und eine eigene Wahrhaftigkeit haben. Und das macht dann eben auch das Sinnliche von seinem Werk, glaube ich, aus. Es wird ja immer so, er ist so prüde, pessimistisch. Mhm. Aber das ist er gar nicht. Das haben wir ja gerade eben auch gehört. Er ist ein großer Fabulierer gewesen, auch in seinen Schriften. Und er wusste eben immer, man darf, um die Wahrheit zu finden, auch immer ein bisschen übertreiben, noch Details hinzufügen. Und sonst was. Und das macht diese Szene, glaube ich, so erotisch aufgeladen. Und ich glaube, er hat sich relativ schnell mit sich selbst verständigt, dass das menschliche Gesicht so das Panorama ist, das er ja abgleiten will. Ich glaube, Jonas Rothländer hat ja auch gesagt, dass die Nahaufnahme das ist, der Close-Up von Bergman, weil er gesagt hat, alles, was in uns ist und was uns ausmacht, das findet er im Gesicht. Also Bergmann, das ist das Abfahren von menschlichen Gesichtern. Ja, und das Begehren ist dann ja tatsächlich auch in Bibi Andersens Gesicht, auch wie sie über ihr eigenes Begehren sich davon überraschen lässt. Das ist einfach unheimlich schön. Und ich finde das auch so schön an diesem Film, der spielt ja am Meer. Und ich hatte schon von den tickenden Uhren berichtet, die immer wieder vorkommen. Also die Vergänglichkeit der Zeit. Aber das Meer ist eben auch ein Leitmotiv in seinen Werken. Und das Meer hat ja was Ewiges, aber auch was Schönes. Also da kommt dann auch immer was Utopisches einfach mit in seinen Film rein, dass es irgendwas vielleicht gibt, was uns doch alle überlebt, was seine ganz eigene Schönheit hat. Jetzt sind viele von diesen Bildern auch so ikonisch aufgeladen und ich habe mich auch so ein bisschen gefragt, wir haben ja den lustigen O-Ton aus Woody Allen's Manhattan gehört, wo Diane Keaton ihm ja quasi die Leviten liest, dass man da nur so angibt, wenn man Bergmann-Filme sieht, möchte man so pseudo-intellektuell sein und sagen, ich gucke dieses gehobene Kunstkino. Ist das vielleicht so, dass diese Filme heute durchaus etwas dazu beigetragen haben, dass es so ein Klischeebild gibt von, ja, Autorenkino, schwarz-weiß, Menschen, die aus dem Fenster gucken und über das ganz Wichtige miteinander reden? Ich muss ja sagen, ich habe jetzt noch mal ein paar Bergmann-Filme geguckt und ich bin einfach überrascht, wie modern der ist. Weil er einfach so schonungslos ist und so radikal und weil die Leute sich einfach auch aussprechen und weil dadurch, dass sie sich aussprechen, immer auch was in Bewegung kommt. Und Liv Ullmann hat es ja auch gesagt im Interview, seine Filme mögen häufig traurig enden, aber man geht trotzdem nicht traurig aus dem Kino, weil wir einfach wissen, wenn wir einen Bergmann-Film gesehen haben, wir müssen uns weiter an uns selbst abarbeiten, an unseren Freunden, Freundinnen und so weiter. Also das ist vielleicht auch das, was so was Unterhaltsames an seinen Filmen auch ausmacht, dass wirklich dieser Regisseur mit uns in Kontakt tritt und uns auffordert, sich mit seinen Figuren, seinen Ideen und Fragen zu unterhalten. Wie heikel ist das eigentlich, wenn wir jemanden wie Margarete von Trotter hören, die auch erwähnt hat, dass Bergmann mit den Frauen ja, mit denen er gedreht hat, auch ins Bett ging. Also seine Affären, die sind ja mittlerweile legendär. Und ich stelle mir jetzt so vor, in einer Zeit, wo wir ja ganz häufig von MeToo sprechen, wo dieser Geniestatus am Set ja auch nicht mehr akzeptiert wird. Ich glaube, der Guardian hat das neulich gefragt, ob Bergmann so eine MeToo-Ära überlebt hätte. Oh, das ist natürlich jetzt eine schwierige Frage. Da kann ich mich nur auf Liv Ullmann eben nochmal berufen, dass er ja gerade eben den Schauspielern und Schauspielerinnen eher eine Freiheit gegeben hat. Also sie sagt ja nicht, dass da ein großer Druck war, sondern dass sie wie Kinder auf dem Set waren. Also ich kann mir das schon immer noch vorstellen, dass ein Regisseur wie Ingmar Bergmann, auch wenn er dann Affären mit den Schauspielerinnen hatte, das muss man dann vielleicht auch trennen, was sich auf dem Set ereignet hat und was sich dann im Privatleben abgespielt hat. Also denke ich zumindest, dass man das so handhaben sollte hier. Dann sollten wir zum Schluss vielleicht noch mal einen Tipp abgeben. Wenn du einen Bergmann-Film empfehlen müsstest, vielleicht für jemanden, der noch wirklich nie reingeguckt hat in diese Filme, wo sollte man anfangen? Ja, ich würde dann schon mit Persona anfangen, weil da alles drin ist, auch dieses Abstrakte. Das ist einfach so abstrakt, der Film, dass er einfach ja die Gefühle pur einfach nur noch zeigt, seziert, aber auch die Schönheit der Gefühle. Soweit unser Blick auf Ingmar Bergmann. Und es gibt noch so viel zu sagen über Ingmar Bergmann und die Komödie, Ingmar Bergmann und das Theater, die Oper, seine Kindheit. Das Schöne ist, dass man mittlerweile fast alle Bergmann-Filme in Deutschland auf DVD und Blu-ray sehen kann. Und so können sich alle ihre eigene Retrospektive von Bergmann zu Hause veranstalten. Anke Lewicke, erstmal bis hierhin. Vielen Dank. Tschüss.